Der Industrieverlag der TVRK gab jüngst die Zeitschrift Architektur Koreas Nummer 100 heraus. Die Zeitschrift enthält in verschiedenen Formen und Weisen die Bauentwürfe von den monumentalen Bauwerken, die dank der Initiative und Führung der Partei der Arbeit Koreas errichtet wurden, und die wissenschaftlich-technischen Materialien, die der Erhöhung der schöpferischen Leistungen und des fachlichen Niveaus der Architekten dienen können. Die Zeitschrift Architektur Koreas Nummer 1 wurde unter fürsorglicher Führung von Kim Jong-il herausgegeben. Er ließ die Zeitschrift des Bauwesens Architektur Koreas herausgeben und gab konkrete Hinweise auf Zusammenstellung, Inhalt, Standard und Druckpapier.